nicht mehr. Die sollen mal bei mir sein, ja, dann bin ich nie allein. Auch wenn mich alle hassen, wird sie bei mir sein. Ganz egal, was mir passiert, eines ist mir heute schon klar, dass diese schöne Zeit das Schönste in meinem Leben war. Egal was mir passiert, eines ist mir.